hier, ich war dort, sogar rum von Ort zu Ort auf der Reise. Ich war arm, ich war reich, wie ein Bettler, wie ein Scheich unterwegs. Mal mit dem, mal mit der, immer wieder hin und her auf der Reise. Leichtes Gepäck ist leicht auf dem Weg. Gestern ist vorüber, heute ist morgen vorbei. In der Stadt, auf dem Land habe ich manchen Job getan, auf der Reise. Ich war kaum richtig drin, ja, da musste ich wieder gehen, unterwegs. Jeden Tag wieder neu lernt man irgendwas dabei auf der Reise. Leichtes Gepäck ist leicht für den Weg. Gestern ist vorüber, heute ist morgen vorbei. Der Herr, womit kann ich Ihnen dienen? Moin, Strümpfe, also welche aus Nylon, ja, die möchte ich kaufen. So durchsichtige Nylonstrümpfe, also wenn Sie die haben. Nylonstrümpfe, der Herr, natürlich. Ja. Für die Gattin? Nee, für mich. Bitte? Ja, und für Sie, also für mich und ich gebe sie ihr. Welche Größe? Ist egal, was Sie haben. Ja. Ich brauche die Größe... Wegen ihrer Beine. Wessen Beine? Die Beine ihrer Gattin. Wieso? Es gibt verschiedene Beine, ziemlich dicke und ziemlich dünne. Und für diese verschiedenen Beine gibt es auch verschiedene Strumpfgrößen. Strümpfe trägt man für gewöhnlich an den Beinen. Ja, natürlich, an den Beinen. Für gewöhnlich, ja, ja. Welche Größe also? Oh, meine Größe, nicht? Ihre Strumpfgröße? Meine Kopfgröße. Die Strümpfe müssen so weit sein, dass sie mir über den Kopf passen. Meine Frau hat ziemlich dicke Beine, ja. Mhm. Dann wollen wir mal Ihren Kopf messen. So. Ja. Also, messen Sie nicht zu knapp. Da muss ein bisschen Luft dazwischen sein zum Atmen. Zum Atmen? Naja, meine Frau atmet sehr stark mit den Beinen. Also, die Strümpfe dürfen nicht zu eng sein. Also, ja? Was kostet das? 2,80 das Paar. Gut, nehme ich. Ein Paar, der Herr, jawohl. Nein, einen Strumpf. Bitte? Ja, ich brauche bloß einen. Also meine Frau braucht nur einen Strumpf, weil sie hat nur ein Bein. Also das heißt, sie hat schon zwei, aber das andere ist ein Holzbein. Ja? Und sie reißt sich den Strumpf sowieso immer gleich kaputt, weil das Holz ziemlich splittert. Und sie zieht auch nie was an auf dem Holzbein. Also nur einen Strumpf. Ja. Das macht 1,40. 1,40? Ja, manchmal, auch mit Zeit, ja. 40.000 weniger 1,40 macht, das sind 10 weniger 4, 9 weniger 8 macht, 1.39.698.60. Ja, ich nehme doch beide, ja. Der andere eignet sich gut für den Fall, dass man verfolgt wird und entkommen muss. Also mit meiner Frau, nicht? Also wir verfolgen uns gegenseitig ziemlich oft und sie entkommt dann immer. 2,80 bitte. Ja. Darf ich mal probieren? Was? Den Strumpf, einen. Ich möchte ihn mir gern mal über den Kopf ziehen, ja, wegen der Größe. Wissen Sie, ob er auch wirklich passt, nicht? Für die Beine meiner Frau, also, ich meine, das Bein. Also, weil meine Frau achtet stets auf einen guten Sitz, nicht? Das ginge Ihnen auch so, wenn Sie nur ein Bein hätten, nicht? Wie sehe ich denn aus? Etwas ungewöhnlich. Naja, ja. Würden Sie schwören, ich wäre das? Nein. Würden Sie mich wiedererkennen, also zum Beispiel vor Gericht oder? Nein. Sind Sie da ganz sicher? Ganz sicher. Gut. Wenn das so ist, dann wird Ihnen in diesem Augenblick ein paar Nylonstrümpfe gestohlen. Combinazione. Siamo arrivati tutti qua. Der Nächste, bitte. Morgen, Herr Doktor. Morgen. Na, was fehlt uns denn? Das weiß ich nicht. Wir müssen doch wissen, warum Sie hier sind. Das schon, Ihre Frage kann ich trotzdem nicht beantworten. Warum nicht, bitte? Sie haben gefragt, was fehlt uns denn? Ich habe keine Ahnung, was Ihnen fehlt, deswegen ist mir eine Auskunft unmöglich. Da haben Sie im Prinzip recht. Ich will Ihnen mitteilen, was mir fehlt. Na? Ein Drittwagen, eine Motorjacht und ein Privatflugzeug. Können Sie es jetzt? Was? Meine Frage beantworten. Ja, Ihnen fehlt ein Privatflugzeug, eine Motorjacht und ein Drittwagen. Mir fehlen einige Medikamente. Aha. Haben Sie Ihren Krankenschein abgegeben? Ich bin Privatpatient. Was? Ah, das ist was anderes. Bitte schön, nehmen Sie doch hier Platz im Polstersessel. Ja, bitte danke. Schön. Ja. Sie möchten ein Rezept. Ja, da kann ich dienen. Sprechen wir gleich drüber. Whisky? Einen kleinen, ja. Bitte. Bitte sehr. Wie geht's denn so zu Hause? Alles gesund und munter? Dankeschön. Unser Jüngster fällt manchmal vom Dreirad, sonst kann ich nicht klagen. Prost, Herr Doktor. Prost. Da sollten Sie ihn aber mal in die Sprechstunde bringen. Beziehungsweise kann ich natürlich auch bei Ihnen vorbeikommen. Häufiges Fallen von beweglichen Gegenständen könnte... Ja? Könnte auf eine endogene Hirnanomalie schließen lassen. Ach. Das müssten wir uns mal anschauen. Ein kleines EEG, nicht wahr? Na, ich werde es mir überlegen. Aber nun zu Ihnen. Was besitzen Sie denn schon so an Krankheiten? Eigentlich nichts. Keine Leberzirrhose, Ulkus, Nierensteine? Nein. Koronarinsuffizienz, vegetative Störung, Rheuma, Asthma? Nein, nein. Tja, dann müssen wir eine Generaluntersuchung machen. Ich habe vom letzten Ärztekongress ein paar wunderschöne neue Krankheiten mitgebracht. Eine davon haben Sie bestimmt. Das glaube ich nicht. Sie sind bei mir in den allerbesten Händen. Ich Naja. Führe die fortschrittlichsten Behandlungsmethoden. Meine Diagnosegeräte sind von den Spitzenfirmen. Mein Laborpersonal schicke ich zu den schicksten Friseuren. Ha, wäre ja gelacht, wenn wir Sie nicht binnen kürzester Zeit von Ihren Krankheiten überzeugt, ich meine, befreit hätten. Ja, vielen Dank. Ich werde gelegentlich auf Ihr Angebot zurückkommen. Darf ich jetzt um mein Rezept bitten? Hm? Selbstverständlich, selbstverständlich. Was soll's denn sein? Also erstmal ein Dreiviertel Pfund Lekamine, dann 2 Pfund Schmerztabletten, 1/2 Pfund Schlafmittel und zwar Barbiturate, sowie 1/2 Liter flüssige Appetitzügel. Haben Sie? Moment. Supersomniat 1 OP. Schlanke Docs. Das gibt's nur in Literflaschen. Ist auch recht. Schlanke Docs 1 OP. Sonst noch was? Ein hübsches Langzeitgeriatrikum. Das war's, danke. Ich würde auf jeden Fall noch ein Vitaminpräparat vorschlagen. Ihre Fingernägelfurchung, die gefällt mir gar nicht. So. Aufgrund meiner ärztlichen Sorgfaltspflicht muss ich zumindest auf einer Blutdruckmessung bestehen. Also von mir aus, aber machen Sie schnell, ja? Ja, natürlich. Sofort, bleiben Sie ruhig sitzen, nur den Ärmel. Ja, so. Ja. Sehen Sie, ein vorzügliches Gerät. Aha, aha, aha. 120 auf 80. Das ist momentan nicht unnormal, aber eine Kontrollmessung in der nächsten Woche wäre dringend. Ja, ja, schon recht. Guten Tag, Herr Doktor. Ja, auf Wiedersehen. Beehren Sie mich bald wieder. Karin, zum Diktat. Wir schreiben die Rechnung. Hier eine Übersicht zur Verkehrslage. Autobahn 1 von Köln in Richtung Dortmund zwischen dem Kreuz Köln-West und dem Autobahnkreuz Leverkusen-West. An einer Baustelle inzwischen 9 Kilometer Stau. Die Polizei empfiehlt den Autofahrern in Richtung Norden über die Autobahn 4 am Kölner Ring zum Dreieck Heumer und dann über die Autobahn 3 in Richtung Oberhausen bis zum Kreuz Leverkusen zu fahren. A1 von Dortmund in Richtung Köln zwischen Wuppertal Süd und Remscheid an einer Baustelle 2 Kilometer zäh fließender Verkehr. Und gerade hereingekommen Autobahn 1 von Köln in Richtung Dortmund zwischen Wuppertal Süd und Wuppertal Ost Schwelm an einer Baustelle ebenfalls 3 Kilometer zäh fließender Verkehr. The first strange town I was ever in. The county was hanging a man. Nobody cared if he lived or died, and I just didn't understand. So I washed my face in the morning dew, bathed my soul in the sun. Washed my face in the morning dew, and kept on moving along. The second strange town that I was in, they were laughing at a poor crippled man, begging for nickels and dimes on the street, and I just didn't understand. So I washed my face in the morning dew, bathed my soul in the sun. Washed my face in the morning dew, kept on moving along. The The third strange town that I was in was settled, peaceful and nice. The rich got richer and the poor got poor, and to me it didn't seem right. So I washed my face in the morning dew, bathed my soul in the sun. Washed my face in the morning dew and kept on moving along. Someday times are bound to change, it can't be very far. And each injustice I have seen will come before the bar. Now wash my face in the morning dew, bathe my soul in the sun. Wash my face in the morning dew, and my journey will be done. Then my journey will be done. Hier in Worms wurden an die 11.000 Kaiser, Könige und Fürsten zu Grabe getragen. Beredt tragen Kunde, was dazu mal in und schließlich auch um deutschen Landen sich tat, eingemeißelt in Stein, nimmer vergänglich, so will uns scheinen, für nicht nur Deutschlands Touristen übrigens. Wie alt, so scheint es uns, ist der Dom? Ja, man kann eigentlich sagen, dass viele hierher kommen, um dieses so altertümliche Bauwerk zu sehen. Als Karl der Zweite, der eigentliche Stifter des Domes, ja ist diesen hervorragenden Dom, also der uns heute als Speyer bekannt ist, bauen ließ, konnte er noch nicht wissen, dass heute unzählige Touristen den Dom besuchen. Wir sehen hier die Leuchtkraft der Elfenbeinarbeit, eingearbeitet in Düsseldorfer Porzellanarbeit. Die vielen Steinchen sind echte Steine aus der Zeit, wo diese leuchtende Statue von dem Propst von Münster, der damals diese Statue stiftete, hier aufgestellt worden ist. Das sind doch sehr, sehr viele Steinchen. Das ist, man könnte eigentlich sagen, Edelsteine. Also es sind an die 6.000 Steinchen, alles eingelassen in echtem Silber. Die Figürchen hier an der Seite stellen dar den Erasmus von Meppen, auf der anderen Seite noch einmal in klein, den Erzherzog Wilhelm von Meppen und die sieben Tugenden. Alles dargestellt in Figürchen, zum Teil reine Filigranarbeit. Nun noch ein Tipp für unsere Hörer. Der Speyer zu und in Worms ist zu erreichen über die Europastraße 8 oder Ruhr-Schnellweg, Abbiegung Bottrop. Besuchen Sie das Wormser Fachmuseum für wasserdichte Badeanzüge und Steckdosen. Außerdem führt eine idyllische Liftbahn vom und zum Vogelpark und außerdem zum Kraftwerk und Freizeitheim mit Bücherhalle und WC. Ich darf mich verabschieden von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Wir schalten zurück ins Studio. WDR 2. 17 Uhr. Sie hören Nachrichten. Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind fehlgeschlagen. Die ÖTV-Vorsitzende Wolf Mattis empfahl am Nachmittag nach der vierten Gesprächsrunde in Stuttgart der großen Tarifkommission, die Verhandlungen für gescheitert zu erklären. Auch die Tarifgemeinschaft für Angestellte kündigte ein Scheitern der Verhandlungen an. Weshalb es in den seit gestern Nachmittag laufenden Bemühungen in Stuttgart eine Übereinkunft nicht gegeben hat, ist zur Stunde im Einzelnen nicht bekannt. Dem Vernehmen nach sollen die Arbeitgeber zwar Lösungsvorschläge unterbreitet, aber ein offizielles neues Angebot nicht vorgelegt haben. Wie soeben aus Stuttgart gemeldet wird, wollen die Gewerkschaften jetzt die Schlichtung anrufen. In Bonn will Bundeskanzler Kohl heute Abend mit den Spitzen der Koalition über die geplante Entlastung der Rentenversicherung sprechen. Durch die Maßnahmen soll vermieden werden, dass die Rentenerhöhung im nächsten Jahr verschoben wird. Soweit bisher bekannt ist, würden vor allem die Krankenkassen und die Beitragszahler betroffen. So soll die Krankenversicherung der Knappschaftsrentner, also die der ehemaligen Bergleute, künftig so wie die der anderen Rentner finanziert werden. Das bedeutet, dass auf die Kassen und die Bergleute höhere Zahlungen zukommen. Außerdem soll in Zukunft das Krankengeld in die Beitragspflicht zur Rentenversicherung einbezogen werden. Nach knapp 3 Jahren ist der CDU-Politiker Kurt Biedenkopf als Oppositionsführer im nordrhein-westfälischen Landtag zurückgetreten. Biedenkopf vollzog diesen Schritt, nachdem er am Wochenende bei der Nominierung des CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 1985 dem rheinischen Unionschef Worms unterlegen war. Als westfälischer CDU-Vorsitzender will sich Biedenkopf aber am 2. Juli zur Wiederwahl stellen. In einer in Bonn verbreiteten Erklärung erinnerte Bundeskanzler Kohl an den Tag, an dem heute vor 50 Jahren die Nationalsozialisten in Berlin Bücher missliebiger Autoren verbrennen ließen. Dieser Vorgang, so Helmut Kohl, sollte eine Mahnung für die Deutschen und die ganze Welt sein. Die zur Jahrestagung des Penn-Zentrums in Berlin versammelten Schriftsteller warnten vor einer politischen Entwicklung, die abermals in die Barbarei führen könne. Die Zahl der Medizinstudenten sollte weiter gedrosselt werden. Dafür sprachen sie auf dem Deutschen Ärztetag in Kassel Bundesgesundheitsminister Geißler und der Vorsitzende des Hartmann-Bundes Burme aus. Sie sehen die Gefahr, dass es in Zukunft zu viele schlecht ausgebildete Ärzte geben werde. In der Nähe von Schwäbisch Hall stürzte am Vormittag ein amerikanisches Kampfflugzeug vom Typ F-16 in ein Dorf. Der Pilot kam ums Leben. Nachdem die Maschine und eine Scheune in Flammen aufgegangen waren, wurden die Bewohner von rund 20 Häusern des Kirchberger Ortsteils Hornberg vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht. Es bestand Explosionsgefahr. Die Absturzstelle liegt nur knapp 100 Meter von einem Neubaugebiet entfernt. Die Wetteraussichten für Nordrhein-Westfalen bis morgen Abend. Wechsel zwischen kurzen Auflockerungen und starker Bewölkung mit Schauern sowie kurzen Gewittern. Nachmittagstemperaturen heute und morgen um 14 Grad. Mäßiger bis frischer und in Schauernähe böig auffrischender Wind aus Südwest. Das waren die Nachrichten, es ist 17.04 Uhr.